Der Klautag war da und der gestern noch so. Und zwei äußerst niedergeschlagene kleine Bären tapsen aus der Bank. Einerseits waren die zwei Bärchen natürlich ziemlich enttäuscht, dass ihr Plan schiefgegangen war. Andererseits waren sie aber auch ganz froh, dass es nicht geklappt hatte. Nur mit ihrem Problem waren sie noch keinen Schritt weiter. Was machen wir nun? Uns was anderes einfallen lassen. Tolle Idee. Frau Immerschön tut eine Begegnung mit dem Übersinnlichen ganz gut. Vielleicht beschäftigt sie sich dann mehr damit als mit der Erziehung unserer Bärchen. Und außer dem erhöhten Verbrauch an Bettlaken ging dann eigentlich alles seinen geregelten Gang bis... Ja, bis zu dem Tag, als Orange, Zitrus und ich ins Regenbogenland fuhren und die Kinder ganz allein zu Hause ließen. Davon erzähle ich euch auf der zweiten Seite dieser Kassette.